Pro Players sendet ein Signal. Signal Empfang. Teamspeak an, scheiß auf Discord. Jetzt ist Gaming. Jetzt ist Gaming. Diana, Ragnarok, Online-Gamer. Girl hat Spülmittel in den Brunnen von Prontera gemacht. Gamer Girl Diana macht schon Party in Prontera. Die Merchanten weichen zurück und AP Rufus. Der bringt große Boxen, fette Soundanlage und bunte Scheinwerfer. Ist Leben. In-Game ist Leben, wir sind eine Gemeinschaft. Techno-Mucke für alle, alle kommen leichter. Techno-Mucke für alle, alle kommen leichter. Das Grundrecht auf Gaming muss gesetzlich kommen. Es ist Leben, Gemeinschaft und Tiefe Freundschaften. Weltweit.